Gehen wir saufen, sitz am Petersbrünnle, und da trinkt man Wein, und da hört man den Kuckuck aus der Mostflasche schreien. Hollerowidia, hollerokuku, hollerowidia, hollerokuku, hollerowidia, hollerokuku, hollerowidia, ho. Zwischen Ostern und Pfingsten ist eine lange Zeit weg. Ja, du heirat mein Dirndl und ich hab ein Dreck. Hollerowidia, hollerokuku, hollerowidia, hollerokuku, hollerowidia, ho. Und der Adam hat die Liebe gedacht und der Noah den Wein. Und der David, das zieht der Schlamm, wir so steirer bis sein. Hollerowidia, hollerokuku, hollerowidia, hollerokuku, hollerowidia, hollerokuku, hollerowidia.